Wunderschönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Hin und wieder wundert man sich ja über gesellschaftliche Entwicklungen, die so selbstläufig vonstatten zu gehen scheinen, dass doch niemand solches forciert haben könne. Man merkt, wie wichtig ein klarer Kopf ist, wie unabdingbar ein eigenes Urteil. Dies nötigt einem allerdings die unerquickliche Anstrengung ab, die Zustände und die Verhältnisse gewissenhaft zu reflektieren. Sachzwang FM wartet heute mit Beiträgen auf, die das Übel aus ganz verschiedenen Perspektiven reflektieren. Bereits vor 100 Jahren ist tobt der große Krieg und geht bei Verdun in blanken Wahnsinn über, wird das grundlegende Problem präzise erkannt und sogleich in eine revolutionäre Bewegung transformiert. Im Züricher Club Cabaret Voltaire gründet sich im Februar 1916 Dada und erklärt die Welt zur Farce, um ihr den Kampf anzusagen. Die Nonkonformisten praktizieren eigentlich nichts anderes, als den versteinerten Verhältnissen ihre eigene Melodie vorzuspielen und sie so zum Tanzen zu bringen. Natürlich musste die negative Bewegung sich nach ihrem Versagen vor der Weltgeschichte von dieser dann doch schließlich in die Museen und bürgerlichen Feuilletons eingemeindet wiederfinden, gegen die sie doch zu ihren besten Zeiten noch vehement angestänkert und geätzt hatte. Letzteres belegt das Manifest. Was ist der Dadaismus und was will er in Deutschland? 1919 verfasst von Raoul Hausmann. Das werden wir hören. Als weiterer Beleg dafür, dass Dada alles andere als schelmische Kleinkunst war, wird der Kunstlump von John Hartfield und George Gross von 1920 rezitiert. Unbekümmert von Walter Benjamins Beobachtung einer Ästhetisierung der Politik, welche der Faschismus betreibt, hat sich in Berlin um das Jahr 2010 ein Zentrum für politische Schönheit gegründet, was unbedarften Zeitgenossen auf den ersten Blick wie eine gewollte oder unfreiwillige Neuauflage von Dada erscheinen mag, ist das bare Gegenteil. Bedienen opportuner Denkschablonen, zahnloses Eventspektakel, huldigen des Politikfetischs, einheimsen von Kulturpreisen, mangelnde Staatsfeindschaft. Und im letzten Beitrag spricht noch Detlef Clausen etwas länger über kritische Theorie heute und gibt einige Denkanstöße.

Aus seinem Verwechslungsspiel von Besitz und Nutznießung reißt ihn nur mehr der gotthilfliebe Kinderschreck des Bolschewismus. Der Kommunismus ist die Bergpredigt, praktisch organisiert. Er ist eine Religion der ökonomischen Gerechtigkeit, ein schöner Wahnsinn. Der Demokrat aber ist gar nicht wahnsinnig, er möchte leben auf Heller und Pfennig. Immerhin ist Wahnsinn schöner als blasse Vernunft. Doch seien wir alle wir selbst, leben wir auf eigene Kosten. Der Verbrauch. Bourgeoisie und das ihr mit Haut und Haaren verschriebene Kleinbürgertum hat sich gegen das aufbäumende Proletariat stets unter anderem auch mit Kultur gepanzert. Ein alter Schlachttrick des Bürgers. Im Rahmen dieser mit ihm im Schlamm und Dreck versinkenden Kultur steht die Kunst. Mit der Bibel in der Hand weiht man immer die Mordwaffen, die für die gemeinsten Interessen der verruchten Ausbeuterbande geführt werden. Mit Goethes Faust im Tornister und den bösartigsten Dichterphrasen im Maul als Beruhigungspillen gab man sich stets das ethische Gleichgewicht, dessen man bedurfte im Kampf für Raub, Unterdrückung und rücksichtsloseste Ausbeutung des anderen bis aufs Hemd. In den Staatsgebäuden zur Pflege und Erhaltung der mittelalterlichen Inventare und Gebilde eines Stabes überflüssiger Kunstbeamten, alles toten, heutigen Lebensbedürfnissen zu widersprechenden Gerümpels, Geschreibsels und Gemahles, das bestenfalls nur historischen Nachschlagewert hat für Idioten und Nichtstuer, die Dokumente der menschlichen Dummheit bis in die greiseste Vergangenheit greifend preisen zu müssen glauben, hängen die verstaubten Werke der Rubens, Rembrandts, die für uns heute nicht den geringsten Lebenswert mehr bergen, die Marktinteresse für den Bürger haben, in denen er sein Geld sicherte und festlegte, wie er auch heute sein überschüssiges Kapital in den Bildern der für ihn pinselnden Maler für sich aufhäuft und die bedeutenden Gemälde der bedeutenden Schaffenden nur aus Kapitalsinteressen als sein Eigentum für seine unbewohnten Herren-, Speise- und Damenzimmer in dieser Hungerzeit erwirbt. Nebenbei schaffen diese Erwerbungen dem Bürger, solch eines an eigennützigen Handelns wegen, allen Glanz und Ruhm eines Kunstförderers und den Rang und die Warte eines erstklassigen Kulturförderers, von wo aus man auf den nur produktive Arbeit leistenden Pöbel mit geschürzten Lippen den Tabaksaft der zwischen Goldblomben zerkauten Havanna herabspeien kann. Ja, den guten verfetteten Bürgerbuckel rutscht Schauer der Ehrfurcht über den verschwitzten Arsch bis zu den dienstbeflissenen Fersenballen hinab, wenn ihm ein günstiges Schicksal ermöglicht, zum Beispiel, um nur einen von vielen zu nennen, den Palast des Berliner Millionärs Mendelssohn Bartholdy betreten zu dürfen und dann unter der breiten, feudalen, mit Kandelabern verzierten Treppe neben den Kleiderständern schon einen zwei Handbreit großen Fetzen Leinewand von Henri Rousseau bemalt, so nebensächlich, als koste er gar nichts, hängen zu sehen. Er kostet doch Unsummen. Wenn er gar seinen Pelzmantel mit dem Bild berühren, das unsterbliche teure Werk mit seinem noch regennassen Mantel zuhängen darf. Ja, hier herrscht Großzügigkeit. Aha. Hier empfindet man gleich eine ehrfurchterheischende Distanz zum dicken Herrn des Hauses, der man sich freudig unterwirft. Hier ist ein geistiges Fluidum, aus dem heraus man die Welt mit Wonne betrachtet. Hier geht einem erst der Sinn des Daseins auf. Alle Schönheiten dieser Erde entblättern sich dir hier. Ah, hier entblößt man willig das Haupt vor dem Wert der Kultur, fühlt sich von ihr begnadet und verpflichtet, zu ihrem Schutze einzutreten, gegen alle Zerstörungsabsichten des kulturzerstörenden Bolschewismus, gegen den Hordengeist der Zerrüttung unserer heutigen Zeit. Und immer mehr blüht das Herz auf, wenn man, wo immer man zufällig hingreift, einen 2x100.000 Mark Kunstölfleck berührt und neben den herrlichsten Werken der alten Meister, Rubens pompösen Frauenschenkeln, Blumenputten, Generalsmächtigen mit Orden und Sternen, meisterlich gemalt, heute unnachschaffbar, neben des Malerfürsten Rembrandts Kreuzabnahmen, Goldhelmmännern, auch moderne Kunstwerke entdeckt, vielleicht des jungen Professors Oskar Kokoschka, schon sehr kaufkräftige Zeichnungen und Gemälde, vielleicht sein Bild, die Schauspielerin Margarete Kufer mit ihrem Lieblingshund, das links oder rechts herum gemalt sein kann, ohne für den Bürger Böses auszusagen, das mit einem kunstrevolutionär zu nennenden Aufwand von Kobaltblau, ging dieses zufällig aus, dann auch mit Preußischblau weitergemalt sein kann, und doch schon klassisch wirkt und in dem kunstsinnigen Hause einer Frau Großmüllereibesitzer Bienert Dresden ebenso wenig stört, wie etwa des Kleinbürgers und Zöllners Bilder Blauer Gartenzaun, Urwald 311, Kind mit Ball, Wald mit Zeppelin. Ja, hier gehören diese großen Kunstwerke alle hin. An die Prunktäfelungen der hohen Wände. Oder etwa in eine Arbeiterstube, in das Alltagselend eines Arbeiters, vielleicht über sein Arbeiterlausebett. Was soll der Arbeiter mit Kunst? Wo er stündlich um seine primitivsten Lebensbedürfnisse kämpfen muss, wo er unter den zerrütteten Verhältnissen fiebert, in denen er seine Kameraden, seine Familie, alle seine Mitstreitenden dank der bürgerlichen Blutsauger und geschwollenen Besitzkröten dauernd versinken sieht und sich schuldig fühlt jeder Minute, die er nicht damit zubringt, diese Welt aus den Schleimlingen des kapitalistischen Systems zu befreien. Wo er unaufhörlich die Augen aufreißen muss, um den Verbrechen, den Schlichen, den Hintergehungen, den Umbiegungen, den Verleumdungen, mit denen die bürgerliche Gesellschaft sein Rettungswerk zu vernichten sucht, zuvorzukommen. Wo er dauernd dem Kapital, das auf jede Weise die Stabilisierung der Ausbeutung ersinnt und ausführt, entgegentreten muss. Wo er die Ebert mit den Kapp und Mannerheim verhandeln und die Revolution verkaufen sieht. Wo er die Bildung im Bunde mit den Ludendorffs Handgranaten werfen sieht. Was soll der Arbeiter mit der Kunst, die ihn trotz aller dieser erschreckenden Tatsachen in eine davon unberührte Ideenwelt führen will, vom revolutionären Handeln abzuhalten versucht, die ihn die Verbrechen der Besitzenden vergessen machen will und ihm die bourgeoise Vorstellung einer Welt der Ruhe und Ordnung vorgaukelt? Die ihn also den Klauen seiner Zerfleischer ausliefert, statt ihn aufzupeitschen gegen diese Hunde. Was soll der Arbeiter mit dem Geiste der Dichter und Denker, die angesichts all dessen, was ihm den Lebensatem abschnürt, keine Verpflichtung fühlen, den Kampf gegen die Ausbeuter aufzunehmen? Ja, was soll den Arbeitern die Kunst? Haben die Maler ihren Bildern die Inhalte gegeben, die dem Befreiungskampf der arbeitenden Menschen entsprechen, die sie lehren, sich zu befreien aus dem Joch tausendjähriger Unterdrückung? Sie haben die Welt trotz all dieser Schande im beruhigenden Lichte gemalt. Die Schönheit der Natur, den Wald mit Vogelgezwitscher und Abendsonnenschein. Zeigt man, dass der Wald in den schmierigen Händen des Profitmachers ist, der ihn meilenweit als sein Privateigentum erklärt, über das er allein verfügt, der ihn abholzt, wenn sein Geldschlot es erfordert, ihn aber umzäunt, damit Frierende darin sich kein Holz holen können. Doch die Kunst ist tendenzlos, sieh an. Deshalb malt man den ganzen alten barocken Gottesschwindel, barocke Engel und barocke Apostel, mit denen kein Lebender mehr etwas anzufangen weiß. Kreuzigungen in allen Fassons, im Original für die christlichen Mittagstische der Junker und vervielfältigt zur Verdummung des Volkes. Als würde man noch von der Kirche bezahlt oder stände ihren Ideen nahe, als würde man in ihren Schoß flüchten können vor den Standgerichten der bürgerlichen Republik. Deshalb predigt man in den Bilderwerken Flucht der Gefühle und Gedanken, weg von den unerträglichen Zuständen der Erde, zu Mond und Sternen, in den Himmel, lässt so die Maschinengewehre der Demokratie gewähren, die ja auch die Reise der Besitzlosen in ein reineres Jenseits bezwecken. Deshalb dichtet so ein Schwächling wie Rainer Maria Rilke, den die Parfümierten nichts Dur aushalten: Armut ist ein großer Glanz von innen. Arbeiter, indem man euch die Ideen des christlichen Kirchentums vorsetzt, will man euch entwaffnen, um euch umso bequemer der mörderischen Staatsmaschine auszuliefern. Arbeiter, indem man in Gemälden irgendetwas darstellt, an das sich der Bürger noch klammern kann, das euch Schönheit und Glück vorspiegelt, stärkt man ihn, sabotiert man euer Klassenbewusstsein, euren Willen zur Macht. Indem man euch auf die Kunst verweist und schreit: Die Kunst dem Volke, will man euch verführen, an ein Gut zu glauben, das ihr mit euren Peinigern gemeinsam besitzt und dem zuliebe ihr den berechtigsten Kampf, den die Welt je sah, einstellen sollt. Man will wieder einmal euch mit Seelischem gefügig machen und euch das Bewusstsein eurer eigenen Kleinheit im Verhältnis zu den Wunderwerken des menschlichen Geistes einflößen. Schwindel, Schwindel, gemeinster Betrug. Nein, die Kunst passt in die Museen, um in Rundspaziergängen von Kleinbürgern auf Ferienreisen beglotzt zu werden. Die Kunst passt in die Paläste der Bluthunde vor die Safes. Wenn Herr Stinnes nach getaner Schiebung mit seinen von Couponschneidern ach so schwieligen Händen im Schoß seine von fortgesetztem Rechnen, wie man euch am besten kurz hält, ach so kurzsichtigen Äuglein in die Höhen reiner Menschlichkeit aufschwingt, seinen überangestrengten Geist an den antiken Bildwerken oder etwa an Kokoschkas Meisterschinken die Macht der Musik erquickt, so lässt sich kaum annehmen, dass diese Bilder die Notwendigkeit der Vernichtung der Alten und den Aufbau einer gerechteren Welt predigen. Arbeiter, die ihr den Mehrwert dauernd schafft, der es den Ausbeutern erst ermöglicht, sich die Winde mit diesem ästhetischen Luxus zu behängen, die ihr den Künstlern somit den Lebensunterhalt, der meist immer ein vielfach reichlicherer war als der eure, gewährleistet. Arbeiter, nun hört, wie solch ein Künstler zu euch und eurem Kampfe Stellung nimmt. Nach den Kapp-Tagen, da ihr euch bewaffnet habt, zum Verdruss der Antimilitaristen und Pazifisten, die es am liebsten gesehen hätten, dass ihr mit langen weißen Hemden bekleidet, mit einer Kerze in der einen und Lehrer Franks Buch »Der Mensch ist gut« in der anderen Hand, in langen Prozessionen den Hakenkreuzzüglern entgegengepilgert wäret, um mit geistigen Waffen die weißen Heilande zu vertreiben. In diesen Tagen hat sich so ein Kunstbürschchen wie Oskar Kokoschka, republikanischer Professor an der Kunstakademie Dresden, nicht etwa nur dem Kampf ferngehalten, wie es bei der traditionellen Feigheit der Intellektuellen kaum anders zu erwarten war, sondern hat in Wahrung seines Kunstschwindels folgendes lapidare Manifest an die Einwohnerschaft Dresdens gerichtet. Ich richte an alle, die hier in Zukunft vorhaben, ihre politischen Theorien, gleichviel ob links, rechts oder mittelradikale, mit dem Schießprügel zu argumentieren, die flehentlichste Bitte, solche geplanten kriegerischen Übungen nicht mehr vor der Gemäldegalerie des Zwingers, sondern etwa auf den Schießplätzen der Heide abhalten zu wollen, wo menschliche Kultur nicht in Gefahr kommt. Am Montag, den 15. März, wurde ein Meisterbild des Rubens durch eine Kugel verletzt. Nachdem Bilder keine Möglichkeit haben, sich von dort zu retten, wo sie nicht mehr unter dem Schutze der Menschheit stehen, und auch weil die Entente einen Raubzug in unsere Galerie damit begründen könnte, dass wir keinen Sinn für Bilder hätten, so viele auf die Künstlerschaft von Dresden, die mit mir bangt und zittert und sich dessen bewusst ist, solche Meisterwerke nicht selber schaffen zu können, wenn die von uns Anvertrauten zerstört wurden, die Verantwortung einer Beraubung des armen zukünftigen Volkes an seinen heiligsten Gütern nicht mit allen Mitteln rechtzeitig Einhalt geboten zu haben. Sicher wird später das deutsche Volk im Ansehen der geretteten Bilder mehr Glück und Sinn finden als in sämtlichen Ansichten der politisierenden Deutschen von heute. Ich wage nicht zu hoffen, dass mein Gegenvorschlag durchdringt, der vorsähe, dass in der Deutschen Republik wie in den klassischen Zeiten Fäden künftig durch Zweikämpfe der politischen Führer ausgetragen werden möchten, etwa im Zirkus, eindrucksvoller gemacht durch das homerische Geschimpfe der von ihnen angeführten Partei. Was als dann harmloser und weniger verworren wäre als die jetzt üblichen Methoden. Oskar Kokoschka, Professor an der Akademie der Bildenden Künste in Dresden. Wir richten an alle, die noch nicht genug verblödet sind, die snobistische Äußerung dieses Kunstlumpen gut zu heißen, die dringende Bitte, energisch Stellung dagegen zu nehmen. Wir fordern alle dazu auf, denen es nebensächlich ist, dass Kugeln Meisterbilder verletzen, da sie Menschen zerfetzen, die ihr Leben wagen, um sich und ihre Mitmenschen aus den Klauen der Aussauger zu erretten. Die heiligsten Güter sind, wenn sie auch als Kunst, Kultur, Vaterland und so weiter umschrieben werden, in Wirklichkeit nichts anderes als die Arbeitsprodukte der produktiv tätigen Menschen. Und wenn zum Kampf um sie aufgerufen wird, so meinen Herren wie Oskar Kokoschka und auch Wilhelm II. Den Kampf darum, dass diese heiligsten Güter in den Händen derjenigen bleiben, die sie gewohnheitsmäßig als Spekulationsobjekte betrachten. Menschen, die jede Möglichkeit einer Beraubung des armen zukünftigen Volkes aus seinen heiligsten Gütern getilgt wissen wollen, würden es begrüßen, wenn man statt wie dieser Kulturphrasenheld Kokoschka einen Raubzug der Entente in unsere Galerien an die Wand zu malen, diese Bilder, dem Beispiele der Stadt Wien folgend, gegen Nahrungsmittel für die unterernährte heranwachsende Generation an die Entente verkaufen würde. Für das arme zukünftige Volk wäre damit mehr geschehen, als wenn man ihm die Möglichkeit ließe, mit von der englischen Krankheit krummgebogenen Beinen vor den unversehrten Meisterbildern in den Galerien zu stehen. Das deutsche Volk würde später noch mehr Glück und Sinn finden im Rückblick auf solch ein kulturvergessenes Handeln als in Marmeladerationen zu Ehren Rembrandts. Die Kämpfe sämtlicher Ansichten der politisierenden Deutschen von heute sind der logische Ausdruck des Willens, weiter zu bestehen und künftigen Generationen andere Daseinsbedingungen zu schaffen als solche, die nur den gotterleuchteten Kokoschkas ermöglichen, sich satt zu essen und über die Hungernden zu witzeln. Natürlich, satte Leute brauchen Ruhe zur Verdauung. Und wenn sich das unbedeutende Volk schon bemerkbar machen muss, darf es ihm, dem Werner-Kind, wohl vororgeln. Nur Wolza muss es sein. Aber mit Gewehren und Maschinengewehren darf es ihm den Zusammenhang mit seinen Mitmenschen und die Abhängigkeit seines Schicksals von ihrem nicht zum Bewusstsein bringen. Er ist ein Lump, der seine Pinseltätigkeit als eine göttliche Mission geachtet wissen will. Heute, wo es von größerer Bedeutung ist, dass ein roter Soldat sein Gewehr putzt, als das ganze metaphysische Werk sämtlicher Maler. Der Begriff Kunst und Künstler ist eine Erfindung des Bürgers und ihre Stellung im Staat kann nur auf Seiten der Herrschenden, das heißt der bürgerlichen Kaste, sein. Die Titulierung Künstler ist eine Beleidigung. Die Bezeichnung Kunst ist eine Annullierung der menschlichen Gleichwertigkeit. Die Vergottung des Künstlers ist gleichbedeutend mit Selbstvergottung. Der Künstler steht nie höher als sein Milieu und die Gesellschaft derjenigen, die ihn bejahen. Denn sein kleiner Kopf produziert nicht den Inhalt seiner Schöpfungen, sondern verarbeitet wie ein Wurstkessel Fleisch das Weltbild seines Publikums. Oskar Kokoschka, der Schöpfer psychologischer Spießerporträts, vergeudet seinen psychologischen Impetus natürlich nicht an seelenlosen Mob. Seine Realschulkenntnisse genügen ihm, um in wahrster historischer Einsicht links und krumm und gerade und rechtsradikale aufzufordern, ihre politischen Theorien mit dem Schießprügel in der Hand auf den Schießplätzen auf der Heide abzuhalten, so zum Sport, damit die alten Meisterbilder nicht verletzt werden und der Menschheit kein Schaden zugefügt wird. Und obwohl er über dem Hader der Parteien steht, wie alle großen Kunsthuren, versagt er dem verblendeten Volk nicht folgende unerhört neue politische Erkenntnis. Zur politischen Arena soll der Zirkus werden, die Führer treten dort als Gladiatoren auf, das Parteigesindel grölt, die Feuerwehr steht mit Minimax dabei, damit kein Brand ausbricht, Schutzleute überwachen das Ganze, damit kein Rubens und kein Rembrandt im Grab rotieren braucht. Herr Professor, wissen Sie kein Mittel, um Rubens und Rembrandt, die nebenbei bemerkt nicht mal telefonieren können, die in Dreimaster, Schnabelschuhen, Spitzenkragen und Kavalierdegen uns ebenso ehrwürdig vorkämen wie ihre Bilder, aus dem Grabe auferstehen zu lassen? Sie wären zweifellos berufen, des deutschen Volkes Seelenzwiespalt zu heilen und so dem schwer geprüften Vaterland Ruhe und Ordnung wieder zu schenken und es einer besseren Zukunft entgegenzuführen. Die Entente würde selbstverständlich den Versailler Vertrag revidieren. Arbeiter, blickt nach Dresden. Dort seht ihr die Wiege eurer glücklichen Kinder und das Bankdepot Oskar Kokoschkas. Oskar Kokoschka, der wie die Zofe mit der Herrschaft bangt und zittert, dass ihm der Arsch mit Grundeis geht, ist uns nur der Anlass, um die bürgerliche Kunst entlarven zu können, wobei die Person dieses Professors so nebensächlich bleibt, wie sie an sich ist. Dieser Hochschullehrer für Kunst, der bei Aufnahmen von Schülern authentisch äußerte: Ich kann nur absolut unberührte Menschen brauchen. Von den Dingen und den Fragen der heutigen Zeit unberührte Menschen, Engel vom Mond, aus metaphysischen Gefilden. Dieser Hochschullehrer für Kunst ist eine symptomatische Person, mit deren Anschauungen über Kunst das ganze Kunstbeamtentum, der Kunstmarkt, die öffentliche Meinung über Kunst sich decken. Und indem wir ihn angreifen, wollen wir alles treffen, was sich hinter ihm an Kunstdummheit und Gemeinheit und Kunstarroganz versteckt. Den ganzen unverschämten Kunst- und Kulturschwindel unserer Zeit. Kokoschkas Äußerungen sind ein typischer Ausdruck der Gesinnung des gesamten Bürgertums. Das Bürgertum stellt seine Kultur und seine Kunst höher als das Leben der Arbeiterklasse. Auch hier ergibt sich wiederum die Folgerung, dass es keine Versöhnung geben kann zwischen der Bourgeoisie, ihrer Lebenseinstellung und Kultur und dem Proletariat. Arbeiter, wir sehen die Versuche der Unabhängigen, diese Kultur und die verlogenen Anschauungen über Kunst hinüberzuretten in den proletarischen Aufbau der Welt. Wir erwarten sehr bald von den Herrengenossen Felix Stüssinger, dass er euch in der freien Welt die Werke des bedeutenden Malers Oskar Kokoschka zeigt und euch ihre Bedeutung für das Proletariat nachweist, wie er euch auch mit dem kirchlichen Zimt des Isenheimer Altars oder den heute erledigten individualistischen Kunstquälereien eines Van Gogh bekannt machte. Der egozentrische Individualismus ging mit der Entwicklung des Kapitals Hand in Hand und muss mit ihm fallen. Wir begrüßen mit Freude, dass die Kugeln in Galerien und Paläste, in die Meisterbilder der Rubens sausen, statt in die Häuser der Armen in den Arbeitervierteln. Wir begrüßen es, wenn der offene Kampf zwischen Kapital und Arbeit dort sich abspielt, wo die schändliche Kultur und Kunst zu Hause ist, die stets dazu diente, den Armen zu knebeln, die den Bourgeois am Sonntag erbaute, damit er am Montag seinen Fellhandel, seine Ausbeutung umso beruhigter aufnehmen konnte. Es gibt nur eine Aufgabe, mit allen Mitteln, mit aller Intelligenz und Konsequenz den Zerfall dieser Ausbeuterkultur zu beschleunigen. Jede Indifferenz ist konterrevolutionär. Wir werden den konterrevolutionären Erhaltungstrieb der Kokoschkas niemals dulden, die noch nicht einmal die beweglichen Ideen der Futuristen sich zu eigen gemacht haben, an deren Bildern das einzig Gute ist, dass sie sie nach dem Tode verbrannt wissen wollen, in der richtigen Erkenntnis, dass diese bis dahin doch längst überholt sind. Was soll uns ein futuristisches Gemälde, Damenhut bewegt sich die Treppe abwärts, in einer butterarmen Zeit? Wir fordern alle auf, Stellung zu nehmen gegen die masochistische Ehrfurcht vor historischen Werten, gegen Kultur und Kunst. Insbesondere bitten wir um Übermittlung von Stellungnahmen gegen den Aufruf Kokoschkas. Wir wollen die Stimmen gegen solche Lumpen und den hinter ihnen Versteckten sammeln und nach Möglichkeit der Öffentlichkeit übergeben. Von euch, Arbeiter, wissen wir, dass ihr eure Arbeiterkultur ganz allein schaffen werdet, ebenso wie ihr eure Klassenkampforganisationen aus eigener Kraft geschaffen habt. Bei einem Kongress der Dadaisten und Konstruktivisten, der 1922 in Weimar stattfand, haben die Dadaisten ein Flugblatt verteilt, dessen letzter Satz lautete: Wir werden Weimar in die Luft sprengen. Leider reichte die dadaistische Sprengkraft nicht aus. Heute sind sie in den Museen konserviert, die mit in die Luft hätten fliegen sollen. Die Fortsetzung des dadaistischen Versuchs kann deshalb nicht in seiner damaligen Formsprache stattfinden, die heute integriert ist. Sie muss die dadaistische Naivität überwinden und die Aufarbeitung der dadaistischen Niederlage in sich aufnehmen. Diese Aufarbeitung findet aber notwendig jenseits der Galerien und des ganzen nach Leichenverwesung riechenden Kunstbetriebs statt. Die westliche Welt ist moralisch verkommen und verweichlicht. Dieser Befund ist weder neu noch originell. Seit der Entstehung des modernen Westens wird auch sein Untergang herbeigeschrieben. Von Monarchisten, christlichen Eiferern, Konservativen, Altnazis, Neurechten, Islamisten und apokalyptisch gestimmten Linken. Wer in der Sparte Kulturkritik des Westens trotz der großen Konkurrenz Erfolg haben möchte, muss deshalb mit einer guten Begründung deiner Diagnose aufwarten. Der Aktionskünstler Philipp Ruch hat sich etwas einfallen lassen, das sich sinngemäß so formulieren lässt. Um die westlichen Gesellschaften und vor allem um die deutsche steht es derart schlecht, weil ihnen der Sinn für politische Schönheit abhanden gekommen ist. Die Lage ist offenbar so miserabel, dass Ruch nicht einfach ein Buch zur Sache veröffentlicht hat. Er hat ein politisches Manifest mit dem Titel »Wenn nicht wir, wer dann?« vorgelegt. Musik bezeichne mich als Chefunterhändler der politischen Schönheit, schreibt Ruch über sich selbst. Das soll nach Großem klingen. Das Tagesgeschäft eines Chefunterhändlers ist jedoch weitaus trivialer. Andere machen was mit Medien, Ruch macht was mit Aktionskunst. Hierzu gründete er Ende der Nullerjahre in Berlin die Kampagne Zentrum für politische Schönheit. Dort werkelt seither eine Sturmtruppe zur Errichtung moralischer Schönheit vor sich hin. Für die öffentlich wohl bekannteste Aktion mit dem Titel »Die Toten kommen« beorderte Ruch im Sommer 2015 mehrere tausend Demonstranten auf die Wiese vor dem Reichstag, um Gräber für tote Flüchtlinge zu buddeln. Auf lebende Neuankömmlinge hätten frisch ausgehobene Gräber zum Empfang sicher leicht bedrohlich gewirkt. Doch um die Lebenden ging es dem Zentrum für politische Schönheit nicht. Es war an Leichen interessiert. So ließ es auch zwei tote Flüchtlinge für die große Sache der politischen Schönheit durch Europa karren, um sie in Berlin zu beerdigen. Mit solcher symbolpolitischen Leichenfledderei war Ruch die öffentliche Aufmerksamkeit und auch Zustimmung sicher. Die Einhelligkeit der Reaktionen bewahrt mir den Glauben an die Menschheit, schreibt er. Offenbar wurde er auch in dem Glauben bestärkt, ein politisches Manifest schreiben zu müssen. Darin beschäftigt er sich weniger mit der politischen Schönheit als mit ihren schlimmsten Feinden. Zu diesen gehören die modernen Naturwissenschaften. Das einhellige Charakteristikum der Lehrgebilde, die auf uns einprasseln, ist die Entlarvung des Menschen als hässliche Bestie, schreibt der Chefankläger. Das ist verheerend für das Selbstbild der Menschen, denen die Naturwissenschaften eine ganze Armada toxischer Ideen einpflanzen. Ruchs allergrößte Sorge gilt dabei der Jugend. Mit diesen Widerwärtigkeiten im Kopf, so weiß er, sind junge Menschen verloren. Schreckliche Fragen drängen sich auf. Was macht es aus einem, wenn man auf die Straße tritt und Menschen als Bündel von Chemie, Fleischmasse und Trieben sieht? Früher brachten Drogen und sexuelle Freizügigkeit die Jugend auf die schiefe Bahn. Heutzutage gehen Heranwachsende in den Biologieunterricht und sehen hinterher nur noch menschlichen Hackepeter. Was mag Ruch zu dieser Annahme verleiten? Die Antwort steht in seinem Buch. Manche Menschenbilder können den Ekel des Erfinders vor sich selbst kaum verbergen. Wenn Ruch die Menschheit vor lauter Fleischbergen nicht mehr sieht, weiß er aber zumindest, welchen Naturwissenschaftler er vor allen anderen anklagen kann. Charles Darwin habe eine Mord- und Totschlagtheorie auf alle Lebewesen der Erde übertragen. Nicht nur durfte fortan der Starke den Schwachen treten, er schien im Auftrag der Evolution sogar noch dazu beauftragt zu sein. So der Chefunterhändler. Zwar belegt kein Geschichtsbuch für das Jahr 1859, in dem Darwins Hauptwerk veröffentlicht wurde, einen epidemischen Ausbruch von Mord und Totschlag, der auf Darwins Theorie zurückzuführen wäre. Und das Survival of the Fittest beschreibt nicht das Überleben der Starken auf Kosten der Schwachen, sondern das der am besten Angepassten. Doch das Urteil ist gefällt. Schärfer fällt es nur noch in einem anderen Fall aus. Kein Denker regiert unsere Welt heute mit seinen Vorstellungen vom Menschen mehr als Sigmund Freud, schreibt Ruch. Es handelt sich offenbar um eine Schreckensherrschaft. Es sind die bildwütigen, widerwärtigen Unterstellungen Sigmund Freuds, die aus dem Menschen etwas Hässliches, Trauriges und Verletztes machen. Mit der Zerstückelung der Seele, eine Lieblingsvokabel des Chefunterhändlers, in verschiedene psychische Instanzen und der Konzentration auf ungelöste und verdrängte Konflikte der Vergangenheit, mache Freud aus den größten Helden introvertierte Eigenbrötler. Dass er verweichlichte Jammerlappen hervorbringt, ist sogar von weltgeschichtlicher Bedeutung. Man kann von Glück reden, dass die Mitglieder der Weißen Rose Freuds Werk nicht kannten. Sonst wären sie nicht unterm Fallbeil, sondern als Stubenhocker geendet. Was im Umkehrschluss wohl bedeutet, Freud hat den deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus wahrscheinlich entscheidend geschwächt. Die Psychoanalyse selbst verursacht Ruch zufolge Schwäche und Depressionen, doch es gibt Heilung. Die Seele eines vermeintlich psychisch kranken Menschen kann durch die Winzigkeit eines Satzes, so weiß Ruch, wieder ins Lot gebracht werden. Das funktioniert sogar in Gruppentherapie. Das richtige Wort, gesprochen in einem Moment tiefster Erschöpfung, richtet ganze Völker wieder auf. Und überhaupt, nichts von dem, was jemandem im Leben zustoßen mag, kann die Seele umbringen. Ohne die Schwäche auszumerzen und den Kult der Stärke zu pflegen, klappt es mit der politischen Schönheit eben nicht. Der Opferthese steht die Sicht des Machers gegenüber, der die Welt bestimmt und ihr seine Eindeutigkeit gibt, schreibt der Chefunterhändler. Der starke Macher bekennt sich zur Sache und handelt. Dann brechen schöne Zeiten an. In einer Seele, in der das Erdbeben der Schönheit ausgebrochen ist, lassen sich keine sicheren Häuser bauen. Einmal losgetreten, hält nichts und niemand dieses Beben auf. Schönheit ist das Erdbeben unserer Existenz. Man muss allerdings kein Geologe sein, um zu wissen, wo ohne Vorwarnung die Erde bebt und keine sicheren Häuser stehen, gibt es Tote. Das Erlebnis des großen Bebens, die Naturgewalt eines alles umwälzenden Ereignisses, wäre Ruch sicher eine Freude, bräche so doch das Ende der spirituell extrem ausgetrockneten Zeiten der Moderne an. Die Grenzstreitigkeiten zwischen religiöser und wissenschaftlicher Weltauslegung wären zugunsten ersterer beseitigt. Starke Macher hätten die Schwäche und Kraftlosigkeit hinweggefegt. Statt der Blausäure der Individualität und der verschiedenen Sphären von Staat und Gesellschaft gäbe es nur noch ein Wir, das nicht nur im Titel des Buchs zu finden ist, sondern Ruch ein derartiges Anliegen ist, dass es auf jeder Seite mindestens 5-mal steht. Mit der autoritären Sehnsucht nach starken Lenkern, dem wutschäumenden Antimodernismus, der dumpfen Abscheu vor der Psychoanalyse und dem Drang nach Tat und Erlebnis, um nur einige Leidenschaften Ruchs zu nennen, bedient er sich so reichhaltig aus dem Arsenal der extremen Rechten, als befände er sich im Jahr 1925 und wolle sich an die Spitze der sogenannten konservativen Revolution schreiben. Das scheint die Freunde des Zentrums nicht weiter zu stören. Schließlich machen Ruch und seine Mitstreiter was mit Flüchtlingen. Das ist gut und wird belohnt. Noch im Dezember 2015 erhielten die Aktionskünstler den Amadeo-Antonio-Preis. Das Zentrum für politische Schönheit dürfte also auf absehbare Zeit trotz der antimodernen Tiraden seines Leiters das Berliner Flaggschiff für politische Verblödung bleiben. Was ist kritische Theorie? Nicht alles, was diesen Namen usurpiert, verdient ihn auch. Kritische Theorie muss in jeder Epoche neu dem politischen und akademischen Konformismus abgerungen werden. Um das deutlich zu machen, spreche ich von kritischer Theorie und nicht von Frankfurter Schule.

die Welt neu zu interpretieren. Und der ist aktuell. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Oft hat man sich ja gefragt, warum aus unzähligen klugen Sentenzen eines gewissen Philosophen ausgerechnet dieser unscheinbare Satz immer wieder zitiert wird. Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen. Und man wundert sich hin und wieder aber doch über Entwicklungen, die selbstläufig vonstatten zu gehen scheinen. Und man merkt, wie wahr dieser Satz doch ist, wie wichtig ein klarer Kopf, wie unabdingbar ein eigenes Urteil. Sachzwang FM hat heute 4 Beiträge beinhaltet. Zwischendurch war immer mal wieder ein Feature zu 100 Jahren Dada zu hören von Lukas Hohlfeld. Und unser erster kurzer Beitrag hatte ein Manifest zum Inhalt. Was ist der Dadaismus und was will er in Deutschland? 1919 verfasst von Raoul Hausmann. Und als weiterer Beleg dafür, dass Dada alles andere war als schelmische Kleinkunst, haben wir Der Kunstlump rezitiert. 1920 von John Hartfield und George Gross verfasst. Der dritte Beitrag hat sich beschäftigt mit Jammerlappen aus Hackepeter. Philipp Ruch, der Leiter des Zentrums für politische Schönheit, hat ein politisches Manifest vorgelegt. Die Kampfschrift beweist vor allem eins: politische Schönheit ist eine hässliche Angelegenheit. Dieser Artikel stammte aus der Feder von Markus Strölein übrigens. Und zum Schluss haben wir noch einen über einstündigen Vortrag von Detlef Clausen gehört über kritische Theorie heute. Ein Vortrag vom November 2013. Ja, das war Sachzwang FM. Immer noch schwierig, einen Titel für diese Sendung zu finden. Für diese Ausgabe, ich würde sie mal nennen: Konformismus, Kunstlump, klaren Kopf, Kirre machen. Auf Wiederhören.